Abschnitt 1 aus Die Frau in Weiß, Band 4. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Die Frau in Weiß, Band 4. Von Wilkie Collins, übersetzt von Mary Scott. Fortsetzung der Aussage Walter Hartwrights, Teil 8. Als ich nach meiner Unterredung mit Mrs. Clemens wieder zu Hause anlangte, fiel mir eine Veränderung in Lauras Aussehen auf. Die unveränderte Sanftmut und Geduld, welche langes Leiden so grausam auf die Probe gestellt und nie überwunden hatte, schien sie jetzt plötzlich im Stiche gelassen zu haben. Gegen alle Bemühungen, welche Marianne machte, um sie zu besänftigen und zu unterhalten, unzulänglich, saß sie vor dem Tische, auf dem ihre vernachlässigte Zeichnung ungeduldig fortgestoßen war, mit niedergeschlagenen Augen da und bewegte ihre Finger unruhig auf ihrem Schoße hin und her. Marianne stand, als ich hereintrat, mit stillem Schmerze im Gesichte auf, wartete einen Augenblick, um zu sehen, ob Laura bei meiner Annäherung aufblicken werde, und flüsterte mir zu: »Sieh zu, ob du sie nicht besänftigen kannst«, und verließ das Zimmer. Ich nahm den von Marianne verlassenen Platz, zog sanft die armen, abgemagerten, unruhigen Finger auseinander und fasste ihre beiden Hände mit den meinigen. »Woran denkst du, Laura? Sage mir, mein Herzensliebling, versuche mir zu sagen, woran du denkst.« Sie kämpfte mit sich selbst und erhob ihre Augen zu den meinigen. »Ich kann nicht glücklich sein«, sagte sie, »ich kann nicht darum hinzudenken.« Sie schwieg, beugte sich ein wenig vorwärts und lehnte ihr Haupt mit einer fürchterlichen, stummen Hilflosigkeit an meine Schulter, die mir einen Stich ins Herz gab. »Versuche mir's zu sagen«, wiederholte ich sanft, »versuche mir zu sagen, warum du nicht glücklich bist.« »Ich bin so nutzlos, ich bin eine solche Last für euch beide«, antwortete sie mit einem müden, hoffnungslosen Seufzer. »Du arbeitest und verdienst Geld, Walter, und Marianne hilft dir. Warum kann ich nichts tun? Es wird damit enden, dass du Marianne lieber hast als mich. Gewiss, weil ich so hilflos bin. Oh, bitte, bitte behandelt mich doch nicht wie ein Kind.« Ich richtete ihr Haupt auf und glättete ihr Haar, das verworren über ihr Gesicht fiel, und küsste sie, meine arme, verblichene Blume, meine verlorene, schwer heimgesuchte Schwester. »Du sollst uns helfen, Laura«, sagte ich, »du sollst schon heute anfangen, mein einziger Liebling.« Sie blickte mich mit einem fieberhaften Eifer und atemlosen Interesse an, das mich für das neue Hoffnungsleben, welches ich durch jene wenigen Worte erweckt hatte, erbeben ließ. Ich stand auf, sammelte ihre Zeichenwerkzeuge und legte sie wieder neben ihr zurecht. »Du weißt, dass ich mit Zeichnen Geld verdiene«, sagte ich, »und jetzt, da du dir solche Mühe gegeben und solche Fortschritte gemacht hast, sollst auch du anfangen zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Versuche, diese kleine Skizze so sauber und hübsch, wie du nur kannst, fertig zu machen. Dann will ich sie mitnehmen, und der Mann, der alle meine Zeichnungen kauft, soll auch diese kaufen. Du sollst dann deinen Verdienst in deiner eigenen Börse aufbewahren, und Marianne soll sich ebenso oft von dir Geld fordern, wie sie deshalb zu mir kommt. Bedenke, wie nützlich du dich uns beiden machen wirst, Laura, und dann wirst du bald so glücklich sein, wie der Tag lang ist.« Ihr Gesicht belebte sich und erhellte sich zu einem Lächeln. In diesem Augenblicke, während sie den Bleistift wieder aufnahm, den sie von sich gelegt hatte, sah sie beinahe wieder wie die Laura vergangener Tage aus. Ich hatte die Anzeichen eines neuen Erwachens in ihrem Geiste, welches sich unbewussterweise in ihrer Beobachtung der Beschäftigungen ausdrückte, welche Marians und mein Leben ausfüllten, richtig gedeutet. Marian sah, als ich ihr erzählte, was sich zugetragen, wie ich, dass sie sich sehnte, ihren eigenen kleinen Platz in der Bedeutung wieder einzunehmen und sich in ihrer eigenen Meinung, wie in der unsrigen, wieder zu erheben, und von diesem Tage an unterstützten wir liebevoll den neuen Ehrgeiz, welcher uns das Versprechen einer hoffnungsvollen, glücklicheren Zukunft gab, die jetzt vielleicht nicht mehr ferne war. Ihre Zeichnungen, wie sie dieselben beendete oder zu beenden versuchte, wurden meinen Händen übergeben. Marian empfing sie dann von mir und verbarg sie aufs Sorgfältigste, und ich erübrigte von meinem Verdienste einen kleinen wöchentlichen Tribut, der ihr als der von Fremden gezahlte Preis für die armseligen, undeutlichen, wertlosen Zeichnungen übergeben wurde, die niemand kaufte außer mir. Es war zuweilen schwer, unseren harmlosen Betrug fortzusetzen, wenn sie stolz ihre Börse hervorzog, um ihren Anteil zu den Haushaltsausgaben beizutragen, und mit ernstem Interesse ihre Mutmaßungen darüber aussprach, wer von uns beiden im Verlaufe der Woche am meisten verdient habe. Ich habe noch jetzt alle jene heimlich versteckten Zeichnungen in meinem Besitze. Ich sehe in ihnen meinen größten Schatz, die teuren Erinnerungen, die ich lebendig zu erhalten liebe, die Freunde vergangenen Missgeschickes, von denen mein Herz sich niemals trennen und die meine Liebe nie vergessen wird. Spiele ich etwa hier mit den Forderungen meiner Aufgabe? Blicke ich etwa schon der glücklicheren Zeit entgegen, welche meine Erzählung noch nicht erreicht hat? Ja. Darum zurück, zurück zu den Tagen des Zweifels und der Sorge, wo der Geist in mir in der eisigen Stille unausgesetzter Spannung schwer kämpfte, um sich am Leben zu erhalten. Ich habe einen Augenblick angehalten auf meiner Bahn und ausgeruht. Vielleicht ist es keine verlorene Zeit, wenn auch die Freunde, welche diese Blätter lesen, angehalten und ausgeruht haben. Ich ergriff die erste Gelegenheit, die sich mir bot, um mit Marianen allein zu sprechen und ihr den Erfolg der Nachfragen mitzuteilen, welche ich diesen Morgen gemacht hatte. Sie schien in Bezug auf meine beabsichtigte Reise nach Walmingham die Ansicht zu teilen, welche Mrs. Clemens bereits gegen mich ausgesprochen hatte. »Mir scheint, Walter«, sagte sie, »du weißt kaum genug, um hoffen zu dürfen, dass Mrs. Catherick dir ihr Vertrauen schenken würde. Ist es wohl geraten, zu diesen äußersten Mitteln zu schreiten, ehe du wirklich alle sicheren und einfacheren Mittel zu deinem Endzwecke erschöpft hast? Als du mir sagtest, Sir Percival und der Graf seien die einzigen beiden Lebenden, die genau mit dem Datum von Loras Abreise bekannt sind, vergaßest du sowohl wie ich, dass es noch eine dritte Person gibt, die sicher ebenso genau davon unterrichtet ist. Ich meine Mrs. Rubell. Wäre es nicht viel leichter und weit weniger gefährlich, ihr gegenüber auf ein Bekenntnis zu bestehen, als Sir Percival ein solches abzwingen zu wollen?« »Es mag möglicherweise leichter sein«, erwiderte ich, »aber wir wissen durchaus gar nicht, in welcher Ausdehnung Mrs. Rubell sich an dem ganzen Komplotte beteiligt hat und können daher nicht bestimmt sagen, ob das Datum ihrem Geiste so genau eingeprägt, wie dies jedenfalls bei Sir Percival und dem Grafen der Fall ist. Es ist jetzt zu spät, Zeit mit Mrs. Rubell zu verlieren, wenn uns jeder Augenblick zur Entdeckung jenes einen angreifbaren Punktes in Sir Percivals Leben unschätzbar sein mag. Denkst du nicht vielleicht etwas zu sehr an die Gefahr, der ich mich aussetzen mag, indem ich nach Hampshire zurückkehre, Marian? Fängst du nicht an zu fürchten, dass ich am Ende doch Sir Percival nicht gewachsen bin?« »Das befürchte ich nicht«, sagte sie mit Entschiedenheit, »weil er in seinem Widerstande gegen dich nicht mehr die Hülfe der undurchdringlichen Schlechtigkeit des Grafen hat.« »Woraus schließest du das?«, fragte ich ziemlich erstaunt. »Meine Erfahrungen in Bezug auf seine Hartnäckigkeit und seine Ungeduld über den Zwang, in welchem der Graf ihn hielt«, antwortete sie. »Ich bin der Ansicht, dass er darauf bestehen wird, dir allein gegenüberzutreten, gerade wie er anfangs in Blackwater Park darauf bestand, für sich zu handeln. Die Zeit, wo man des Grafen Einmischung argwöhnen darf, wird die sein, wo du Sir Percival in deiner Gewalt haben wirst. Es wird dann sein eigenes Interesse in Gefahr sein und zu seiner eigenen Verteidigung wird er mit einer furchtbaren Wirksamkeit handeln, Walter. »Wir können ihn vielleicht vorher seiner Waffen berauben«, sagte ich. »Einige der Einzelheiten, welche ich von Mrs. Clemens erfahren, mögen gegen ihn in Anwendung gebracht werden, und vielleicht besitzen wir noch andere Mittel, um uns gegen ihn zu befestigen. Es sind in Mrs. Mickelsons Aussage Sätze, welche zeigen, dass der Graf es für nötig erachtete, sich mit Mr. Fairley in Verbindung zu setzen, und vielleicht gibt es Umstände, die ihn in diesem Verfahren kompromittieren. Schreibe du an Mr. Fairley, während ich fort bin, Marianne, und ersuche ihn, dir genau mitzuteilen, was zwischen ihm und dem Grafen vorging und was er bei derselben Gelegenheit etwa in Bezug auf seine Nichte erfahren hat. Sage ihm, dass man früher oder später auf seine Angabe, um die du bittest, bestehen wird, falls er irgendwie sich weigert, sie dir gutwillig zu machen. Der Brief soll geschrieben werden, Walter, aber bist du wirklich entschlossen, nach Walmingham zu gehen? Fest entschlossen. Ich will die beiden nächsten Tage dazu verwenden, zu verdienen, was wir für die folgende Woche gebrauchen werden, und am Tage darauf reise ich nach Hampshire ab. Und am dritten Tage war ich bereit, meine Reise anzutreten. Da es möglich war, dass ich meine Abwesenheit hinzöge, so kamen Marianne und ich überein, einander täglich zu schreiben. Solange ich regelmäßig von ihr hörte, sollte ich annehmen, dass alles in Ordnung sei. Falls aber die Morgenpost mir keinen Brief brachte, so sollte ich mit dem nächsten Zuge nach London zurückkehren. Es gelang mir, Laura mit meiner Abreise auszusöhnen, indem ich ihr sagte, ich reise aufs Land, um neue Käufer für ihre Zeichnungen und die meinigen zu suchen, und verließ sie dann beschäftigt und glücklich daheim. Marianne folgte mir die Treppe hinunter bis an die Haustür. »Bedenke, welche sorgenvolle Herzen du hier zurücklässt«, flüsterte sie, als wir zusammen im Korridor standen. »Denke an alle die Hoffnungen, die sich an deine sichere Heimkehr knüpfen. Falls sich auf dieser Reise seltsame Dinge ereignen, falls du und Sir Percival einander begegnen...« »Was bewegt dich zu denken, dass wir einander begegnen werden?«, frug ich. »Ich weiß es nicht. Ich habe Befürchtungen und Ideen, die ich nicht zu erklären vermag.« »Lache darüber, wenn du willst, Walter, aber ich bitte dich um Gottes Willen, bleibe ruhig, wenn du mit jenem Manne in Berührung kommst.« »Fürchte nichts, Marianne, ich stehe für meine Selbstbeherrschung.« Mit diesen Worten schieden wir. Ich ging schnellen Schrittes nach der Station, in meinem Geiste regte sich eine zunehmende Überzeugung, dass meine Reise diesmal keine vergebene sein würde. Es war ein schöner, klarer, kalter Morgen, meine Nerven waren fest angespannt und ich fühlte die Kraft meines Entschlusses mich vom Kopf bis zu den Füßen durchdringen. Als ich über den Perron hinging und unter der dort versammelten Menschenmenge umherblickte, um zu sehen, ob sich bekannte Gesichter unter ihnen fänden, regte sich der Zweifel in mir, ob es nicht besser gewesen wäre, falls ich, ehe ich diese Reise nach Hampshire antrat, eine Verkleidung angenommen hätte. Doch lag etwas so Widerstrebendes für mich in der Idee, etwas so Niedriges und der gewöhnlichen Herde von Spionen und Kundschaftern Ähnliches in der bloßen Tatsache des Verkleidens, dass ich die Frage fast ebenso schnell, wie sie sich mir aufgeworfen, wieder aus meinen Gedanken verwies. Selbst als eine bloße Sache der Angemessenheit war dieselbe im höchsten Grade zweifelhaft. Falls ich es zu Hause versuchte, so würde früher oder später der Hauswirt es gewahr werden und sofort Verdacht schöpfen. Falls aber außer dem Hause, so konnten mich durch den kleinsten Zufall dieselben Personen in der Verkleidung sehen, die mich vorher ohne dieselbe gesehen hatten, und ich würde auf diese Weise eine Beobachtung und einen Argwohn auf mich ziehen, die zu vermeiden für mich die dringendste Notwendigkeit da war. Ich hatte bisher in meiner eigenen Persönlichkeit gehandelt und war entschlossen, die Sache auch so zu Ende zu führen. Ich langte nachmittags zeitig mit dem Zuge in Walmingham an. Gibt es in den Sandwüsten von Arabien oder unter den Ruinen von Palästina einen Anblick der Verödung, welcher der abstoßenden Wirkung auf das Auge und dem niederdrückenden Eindrucke auf das Gemüt gleichkäme, die eine englische Provinzialstadt im ersten Stadium ihres Daseins und während ihrer Übergangsperiode zum Wohlstande auf den Beschauer macht? Diese Frage richtete ich an mich, als ich durch die saubere Einöde, die wohlgeordnete Hässlichkeit, die gezierte Erstarrung der Straßen von Wellingham dahinging. Und die Kaufleute, welche mir aus ihren einsamen Kaufläden nachstierten, die Bäume, welche in ihrer unfruchtbaren Verbannung von unbeendeten Gartenplätzen hülflos die Köpfe hängen ließen, die toten Häuserskelette, welche vergebens auf das menschliche Element warteten, das ihnen den Lebensatem einflößen sollte, jedes Wesen, das ich sah, jeder Gegenstand, an dem ich vorüberging, schienen einstimmig zu antworten: In den Wüsten Arabiens ist nichts von unserer zivilisierten Verödung zu finden und in den Ruinen von Palästina nichts, was sich mit unserer neumodischen Düsterheit vergleichen könnte. Ich erkundigte mich nach dem Wege, der nach dem Stadtviertel führte, wo Mrs. Catherick wohnte, und dort angelangt fand ich, dass es ein Viereck von kleinen, einstöckigen Häusern war. In der Mitte desselben war ein kahler, kleiner Rasenplatz, den ein schlichtes Drahtgitter umzog. Eine ältliche Kinderwärterin und zwei Kinder standen in einem Winkel der Umzäunung und betrachteten eine magere Ziege, welche auf dem Grase angebunden war. Zwei Personen standen im Gespräche auf der gegenüberliegenden Seite der Häuserreihe und auf der dritten führte ein müßiger kleiner Bube einen müßigen kleinen Hund am Seile. Ich hörte in der Entfernung das matte Klimpern eines Klaviers, begleitet von dem unausgesetzten Klopfen eines Hammers nahe bei. Dies war alles, was ich sah und hörte, als ich in das Viereck einbog. Ich schritt sofort auf die Tür von Nummer 13 zu, die Nummer von Mrs. Catherick's Hause, und klopfte, ohne vorher zu überlegen, wie ich mich, nachdem ich Einlass gefunden, ihr am besten werde vorstellen können. Die erste Notwendigkeit war die, Mrs. Catherick zu sehen. Ich konnte dann nach meiner eigenen Beobachtung beurteilen, wie ich am sichersten und leichtesten den Zweck meines Besuches würde zur Sprache bringen können. Die Tür wurde von einer melancholischen Magd von mittlerem Alter geöffnet. Ich gab ihr meine Karte und frug, ob ich mit Mrs. Catherick sprechen könne. Die Karte wurde in das vordere Wohnzimmer gebracht und die Magd kam zurück, um mich zu ersuchen, ihr mein Anliegen zu nennen. »Sagen Sie gefälligst, dass sich mein Anliegen auf Mrs. Catherick's Tochter bezieht«, sagte ich. Dies war der beste Vorwand, den ich im Drange des Augenblickes ersinnen konnte, um meinen Besuch zu erklären. Die Magd ging in das Wohnzimmer zurück, kam wieder heraus und ersuchte mich diesmal mit einem Blicke finsteren Erstaunens einzutreten. Ich trat in ein kleines Zimmer mit einer grellen, großgemusterten Tapete. Stühle, Tische, Sofa und Kommode, alles leuchtete von dem polierten Glanze billigen Hausrates. Auf dem größten Tische mitten in der Stube lag eine schön gebundene Bibel genau im Zentrum des Tisches auf einem gelb- und rotwollenen Bricken und neben einem Tische am Fenster saß mit einem Strickkorbe auf dem Schoße und einem keuchenden, trübäugigen alten Wachtelhunde zu ihren Füßen eine ältliche Frau, welche eine schwarze Tüllhaube, ein schwarzseidenes Kleid und schieferfarbene Handschuhe trug. Ihr eisengraues Haar hing im schweren Scheitel zu beiden Seiten ihres Gesichtes herab und ihre dunklen Augen blickten mit einem harten, trotzigen, unerschütterlichen Stieren gerade vor sich hin. Sie hatte volle, hohe Backenknochen, ein langes, festes Kinn und dicke, sinnliche, farblose Lippen. Ihre Gestalt war korpulent und derb und ihre Manier hatte etwas Kampfgerüstetes. Dies war Mrs. Catherick. »Sie kommen, um von meiner Tochter mit mir zu sprechen«, begann sie, ehe ich noch ein Wort sagen konnte. »Seien Sie so gut zu sagen, was Sie zu sagen haben.« Der Klang ihrer Stimme war so hart, trotzig und unerschütterlich wie der Ausdruck ihrer Augen. Sie wies auf einen Stuhl und betrachtete mich aufmerksam vom Kopf bis zu den Füßen, als ich Platz darauf nahm. Ich sah, dass meine einzige Hoffnung dieser Frau gegenüber darin lag, dass ich in ihrem eigenen Tone mit ihr sprach und ihr gleich zu Anfang auf ihre eigene Weise entgegenkam. »Sie wissen«, sagte ich, »dass Ihre Tochter verschwunden ist?« »Ich weiß es vollkommen.« »Haben Sie je die Befürchtung gehegt, dass dem Unglücke Ihres Verschwindens das Ihres Todes folgen könne?« »Ja.« »Kommen Sie mir zu sagen, dass sie tot ist?« »Ja.« »Warum?« Sie tat diese merkwürdige Frage, ohne weder im Gesichte noch in der Stimme noch in ihrer Manier die geringste Veränderung zu zeigen. Sie hätte nicht unbekümmerter aussehen können, wenn ich ihr gesagt hätte, die Ziege draußen in der Umzäunung sei gestorben. »Warum?« wiederholte ich. »Fragen Sie, warum ich gekommen bin, Ihnen den Tod Ihrer Tochter anzuzeigen?« »Ja. Welches Interesse nehmen Sie an mir oder an ihr? Wie kommen Sie dazu, überhaupt etwas von meiner Tochter zu wissen?« »Auf folgende Weise. Ich begegnete ihr in der Nacht, als sie aus der Anstalt entflohen war, und war ihr behülflich, einen sicheren Zufluchtsort zu erreichen. Da taten Sie sehr Unrecht.« »Ich bedauere, Ihre Mutter dies sagen zu hören.« »Dennoch«, sagt es Ihre Mutter, »woher wissen Sie, dass sie tot ist?« »Ich bin nicht willens, Ihnen zu sagen, woher ich es weiß, jedenfalls aber weiß ich es.« »Sind Sie willens zu sagen, auf welche Weise Sie meine Adresse erfahren haben?« »Gewiss, ich erfuhr Ihre Adresse von Mrs. Clemens.« »Mrs. Clemens ist ein törichtes Weib. Hat sie Ihnen geraten, zu mir zu gehen?« »Nein.« »Dann frage ich Sie abermals, warum sind Sie gekommen?« Da sie so fest darauf bestand, eine Antwort zu haben, gab ich ihr dieselbe in den möglichst deutlichen Worten. »Ich kam«, sagte ich, »weil ich vermutete, dass Anna Cathericks Mutter ein natürliches Interesse daran nehmen möge, ob ihre Tochter tot oder am Leben sei.« »Richtig«, sagte Mrs. Catherick mit vergrößerter Ruhe. »Haben Sie sonst noch einen Beweggrund?« Ich zögerte. Es war nicht leicht, in einem Augenblicke hierauf die rechte Antwort zu finden. »Falls Sie keinen ferneren Beweggrund haben«, sagte sie, indem sie sehr gelassen die schieferfarbenen Halbhandschuhe auszog und zusammenlegte, »so kann ich nur sagen, dass ich Ihnen für Ihren Besuch danke und Sie hier nicht länger aufhalten will. Ihre Nachricht würde befriedigender sein, wenn Sie sagen wollten, wie Sie zu derselben kamen. Indessen berechtigt sie mich vermutlich dazu, Trauer anzulegen. Es ist nicht viel Veränderung in meiner Kleidung nötig, wie Sie sehen. Sobald ich meine Handschuhe gewechselt, werde ich ganz in Schwarz sein.« Sie suchte in der Tasche ihres Kleides nach, nahm ein paar schwarzseidene Halbhandschuhe heraus, zog sie mit der größten Gelassenheit an und faltete dann ruhig ihre Hände auf ihrem Schoße. »Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen«, sagte sie. Die trockene Verachtung ihres Benehmens brachte mich dermaßen auf, dass ich ihr geradezu bekannte, der Zweck meines Hierseins sei noch nicht erfüllt. »Es führt mich allerdings noch ein anderer Beweggrund her«, sagte ich. »Ach, das dachte ich mir«, bemerkte Mrs. Catherick. »Der Tod Ihrer Tochter? Woran starb sie?« »An einem Herzleiden.« »Gut, fahren Sie fort. Der Tod Ihrer Tochter ist benutzt worden, um einer mir sehr teuren Person ein bitteres Unrecht zuzufügen. Zwei Männer sind, wie ich ganz gewiss weiß, in diesem Unrechte beteiligt. Der eine von ihnen ist Sir Percival Glyde.« »Wirklich?« Ich schaute sie aufmerksam an, um zu sehen, ob sie bei der plötzlichen Erwähnung dieses Namens zucken werde. Sie bewegte keine Muskel, das harte, trotzige Stieren ihrer Augen veränderte sich keine Sekunde. »Es nimmt Sie vielleicht Wunder, auf welche Weise das Ereignis von dem Tode Ihrer Tochter benutzt werden konnte, um einer anderen Person Unrecht zuzufügen?« »Nein«, sagte Mrs. Catherick, »durchaus nicht. Dies scheint Ihre Angelegenheit zu sein. Sie interessieren sich für meine Angelegenheiten, aber ich interessiere mich nicht im geringsten für die Ihrigen.« »Dann fragen Sie vielleicht, warum ich der Sache in Ihrer Gegenwart Erwähnung tue«, fuhr ich fort. »Ja, das frage ich allerdings«, weil ich entschlossen bin, Sir Percival Glyde für die Schändlichkeit, die er begangen, zur Rechenschaft zu ziehen. Was habe ich mit Ihrem Entschlusse zu tun? Das sollen Sie hören. Es gibt in Sir Percivals Vergangenheit Ereignisse, mit denen genau bekannt zu werden zu meinem Zwecke notwendig ist. Sie kennen dieselben und deshalb komme ich zu Ihnen. Was für Ereignisse meinen Sie? Endlich hatte ich durch die Verschanzung undurchdringlicher Zurückhaltung hindurch, welche Sie zwischen uns aufrechtzuerhalten bemüht gewesen, das Innerste dieser Frau getroffen. Ich sah ihre Leidenschaft in ihren Augen glimmen, so deutlich, wie ich ihre Hände unruhig werden, sich auseinanderfalten und mechanisch ihr Kleid auf ihren Knien glätten sah. »Was wissen Sie von jenen Ereignissen?« frug sie. »Alles, was Mrs. Clemens mir darüber erzählen konnte,« antwortete ich. Über ihr festes, massives Gesicht flog eine schnelle Röte und ihre Hände blieben plötzlich still liegen, was einen kommenden Zornausbruch anzudeuten schien, in welchem sie sich vergessen mochte. Doch nein, sie bemeisterte ihre aufsteigende Wut, lehnte sich in ihrem Sessel zurück, verschränkte ihre Arme über ihrer breiten Brust und sah mir so mit einem Lächeln grimmigen Spottes auf den dicken Lippen fester wie zuvor ins Gesicht. »Ah, jetzt fange ich an, alles zu verstehen«, sagte sie, indem sich ihr gezähmter und gut verhaltener Zorn bloß in dem gekünstelten Spotte ihres Tones und Benehmens verriet. »Sie hegen einen persönlichen Groll gegen Sir Percival Glyde, und ich soll Ihnen helfen, denselben an ihm auszulassen. Ich soll Ihnen dies und das und jenes über Sir Percival erzählen, wie?« »Ja, versteht sich. Sie haben sich in meine Angelegenheiten gemischt. Sie denken, Sie haben es mit einer verrufenen Frau zu tun, die aber nur geduldet und mit Bereitwilligkeit auf alles eingehen wird, was Sie nur von ihr fordern mögen, damit Sie ihr nur nicht in der Meinung der Nachbarn schaden. Ich durchschaue Sie und Ihre kostbaren Pläne. Das tue ich, und es amüsiert mich. Haha!« Sie schwieg einen Augenblick mit fest über der Brust verschränkten Armen und lachte vor sich hin. Ein hartes, zorniges Lachen. »Sie wissen nicht, wie ich in diesem Orte gelebt und was ich hier getan habe, mein Herr so und so«, fuhr sie fort. »Ich will's Ihnen sagen, ehe ich schelle und Sie hinausbringen lasse. Ich kam her als ein mit Unrecht beschuldigtes Weib. Man hatte mir meinen guten Namen gestohlen, und ich kam her, entschlossen, ihn mir wieder zu gewinnen. Ich habe viele Jahre daran gewandt, und jetzt habe ich ihn wieder gewonnen. Ich bin den respektablen Leuten auf gleichem Boden frei und offen entgegengetreten. Falls Sie jetzt etwas gegen mich sagen, so müssen Sie es heimlich tun. Sie dürfen es nicht öffentlich sagen. Ich stehe in der Meinung dieser Stadt hoch genug, um über ihre Angriffe erhaben zu sein. Der Pfarrer grüßt mich. Aha, das hatten Sie sich nicht träumen lassen, als Sie herkamen. Gehen Sie nach der Kirche und erkundigen Sie sich nach mir. Sie werden sehen, dass Mrs. Catherick ihren Platz dort hat wie die übrigen und dafür bezahlt, wenn die Miete fällig ist. »Gehen Sie nach dem Rathause. Sie werden finden, dass dort eine Bittschrift liegt, eine Bittschrift der respektablen Einwohner des Ortes, dass man einer Kunstreitergesellschaft nicht gestatte, herzukommen und unsere Sitten zu verderben. Ja, unsere Sitten. Ich habe diese Bittschrift heute Morgen unterschrieben. Gehen Sie nach dem Buchhändlerladen. Es werden dort auf Subskription des Pfarrers Mittwochabendvorlesungen über »Der Glaube macht selig« herausgegeben und mein Name steht auf der Liste. Des Doktors Frau legte nach der letzten Missionspredigt bloß einen Schilling auf den Teller und ich legte eine halbe Krone darauf. Der Herr Kirchenvorsteher Sauert trug den Teller herum und machte mir eine Verbeugung. »Vor 10 Jahren«, sagte er zu Pegram, dem Apotheker, »ich sollte aus der Stadt gepeitscht werden.« »Lebt Ihre Mutter? Hat sie eine schönere Bibel auf ihrem Tische, als ich auf dem meinigen liegen habe? Steht sie sich besser mit ihren Kaufleuten, als ich mit den meinigen? Hat sie nie mehr ausgegeben, wie sie hatte? Ich bin nie über meine Mittel gegangen. Ah, da kommt der Pfarrer den Platz herauf. Sehen Sie, Herr So und So, sehen Sie gefälligst.« Sie sprang auf mit der Gewandtheit einer jungen Frau, ging ans Fenster, wartete, bis der Geistliche vorbeikam und grüßte ihn feierlich. Der Geistliche nahm zeremoniös den Hut ab und ging weiter. Mrs. Catherick kehrte zu ihrem Platze zurück und blickte mich mit noch grimmigerem Hohne an. »Ja«, sagte sie, »wie gefällt Ihnen das bei einer Frau mit einem schlechten Rufe? Wie mögen sich jetzt Ihre Pläne anlassen?« Die sonderbare Art und Weise, in der sie ihre Stellung zu behaupten suchte und ihre merkwürdige Rechtfertigung derselben den Ortseinwohnern gegenüber, hatten mich dermaßen überrascht, dass ich ihr in schweigendem Erstaunen zuhörte. Ich war aber nichtsdestoweniger entschlossen, noch einen Versuch zu machen, sie außer Fassung zu bringen. Wenn die Frau sich einmal durch ihre rasende Leidenschaftlichkeit hinreißen und dieselbe gegen mich losließ, so sagte sie doch vielleicht noch Worte, welche mir den Schlüssel in die Hände liefern würden. »Wie mögen sich jetzt Ihre Pläne anlassen?« wiederholte sie. »Genau ebenso, als da ich zuerst ins Zimmer kam«, entgegnete ich. »Ich bezweifle durchaus nicht, dass es Ihnen gelungen ist, sich eine Stellung in der Stadt zu verschaffen, und wünsche ebenso wenig, dieselbe anzugreifen, falls dies wirklich in meiner Macht läge. Ich kam her, weil ich bestimmt weiß, Sir Percival, Ihr Feind, ebenso wohl ist als der meinige. Falls ich Groll gegen ihn hege, so tun Sie ganz dasselbe. Sie mögen dies leugnen, wenn Sie wollen. Sie mögen mir misstrauen, so viel Sie wollen, und Sie mögen so zornig werden, wie Sie wollen. Aber von allen Frauen in England sollten Sie, falls Sie sich im geringsten das Ihnen zugefügte Unrecht vergegenwärtigen, die Frau sein, die mir beistände, jenen Mann zugrunde zu richten. »Richten Sie ihn selbst zugrunde«, sagte sie, »und dann kommen Sie wieder her und hören, was ich Ihnen sagen werde.« Sie sprach diese Worte, wie sie bisher noch nicht gesprochen hatte, schnell, zornig, rachesüchtig. Ich hatte einen jahrelangen Schlangenhass in seiner Höhle aufgestöbert, doch nur auf einen Augenblick. Wie ein lauerndes Gewürm schoss derselbe auf mich los, als sie sich eifrig zu mir hinüberbeugte, und wie ein lauerndes Reptil zog er sich genauso schnell wieder zurück, als sie augenblicklich ihre frühere Stellung wieder einnahm. »Sie wollen mir nicht trauen«, sagte ich. »Nein.« »Sie fürchten sich?« »Sehe ich aus, als ob ich mich fürchtete?« »Sie fürchten sich vor Sir Percival Glyde.« »Meinen Sie?« Die Röte stieg ihr ins Gesicht und ihre Hände fingen wieder an, ihr Kleid zu glätten. Ich drang immer mehr in sie ein. Ich fuhr ohne einen Augenblick des Verzuges fort. »Sir Percival nimmt in der Welt eine hohe Stellung ein«, sagte ich. »Es wäre daher nicht zu verwundern, wenn Sie ihn fürchteten. Sir Percival ist ein mächtiger Mann, ein Baronet, Besitzer eines schönen Landsitzes, Abkömmling einer hohen Familie.« Sie setzte mich über alle Beschreibung in Erstaunen, indem sie plötzlich laut auflachte. »Ja«, wiederholte sie im Tone der bittersten, unerschütterlichsten Verachtung, »ein Baronet, Besitzer eines schönen Landsitzes, Abkömmling einer hohen Familie, ja, versteht sich, eine hohe Familie, namentlich von mütterlicher Seite.« Es war keine Zeit, die Worte zu überlegen, welche sie sich hatte entschlüpfen lassen, sondern nur zu fühlen, dass sie wohl überlegt zu werden verdienten, sobald ich das Haus verlassen. »Ich bin nicht hier, um über Familienfragen mit Ihnen zu streiten«, sagte ich. »Ich weiß nichts von Sir Percivals Mutter.« »Und ebenso wenig über Sir Percival selbst«, unterbrach sie mich spitz. »Ich rate Ihnen, dessen nicht so sicher zu sein«, entgegnete ich. »Ich weiß einige Dinge über ihn und habe ihn wegen vieler anderer im Verdachte.« »Worüber haben Sie ihn im Verdacht?« »Ich will Ihnen sagen, worüber ich ihn nicht im Verdacht habe. Ich habe ihn nicht im Verdacht, Annas Vater zu sein.« Sie sprang auf und trat mit einem Blicke der Wut auf mich zu. »Wie können Sie sich unterstehen, über Annas Vater zu mir zu sprechen? Wie können Sie es wagen zu sagen, wer Annas Vater war und wer nicht?« rief sie mit vor Wut bebenden Lippen und bebender Stimme aus. »Das Geheimnis zwischen Ihnen und Sir Percival ist nicht jenes Geheimnis«, fuhr ich beharrlich fort, das Geheimnis, welches Sir Percivals Leben verdunkelt, wurde nicht mit ihrer Tochter geboren, noch ist es mit ihr gestorben.« Sie tat einen Schritt rückwärts. »Fort«, sagte sie und deutete auf die Tür. Es war kein Gedanke an das Kind, weder in ihrem Herzen noch in dem seinigen, fuhr ich fort, entschlossen, sie zu ihrer letzten Zuflucht zu treiben. Keine Bande sündhafter Liebe waren zwischen ihnen und ihm, als sie jene verstohlenen Zusammenkünfte hielten, wo ihr Mann sie vor der Sakristei flüsternd zusammenstehen fand. Ihre Hand fiel plötzlich an ihrer Seite herab und die tiefe Röte des Zornes wich aus ihrem Gesicht, während ich sprach. Ich sah die Veränderung, die in ihr vorging. Ich sah das harte, feste, furchtlose, gefasste Weib vor einem Schrecken erzittern, dem zu widerstehen ihre äußerste Entschlossenheit nicht imstande war, als ich jene vier letzten Worte »der Sakristei der Kirche« sagte. Eine Minute lang etwa standen wir beide und blickten einander schweigend an. Ich sprach zuerst. »Weigern Sie sich noch immer, mir zu trauen?« sagte ich. Sie konnte die Farbe, die aus ihrem Gesicht geflohen, nicht in dasselbe zurückbringen. Aber sie hatte ihre Stimme wieder in der Gewalt und hatte ihre trotzige Fassung wiedergefunden, als sie mir antwortete. »Ja, ich weigere mich«, sagte sie. »Wünschen Sie noch immer, dass ich gehe?« »Ja, gehen Sie und kommen Sie niemals wieder.« Ich ging zur Tür, zögerte einen Augenblick, ehe ich sie öffnete und wandte mich dann nochmals zu ihr um. »Ich mag Ihnen Nachrichten über Sir Percival zu bringen haben, auf welche Sie nicht vorbereitet sind«, sagte ich, »und in diesem Falle werde ich wiederkommen.« »Es gibt keine Nachrichten über Sir Percival, auf die ich nicht vorbereitet wäre, ausgenommen«, sie hielt inne, ihr bleiches Gesicht wurde finster und sie schlich mit leisen, heimlichen, katzenartigen Schritten an ihren Platz zurück. »Ausgenommen die Nachricht seines Todes«, sagte sie, indem sie sich wieder setzte, während ein höhnisches Lächeln um ihre grausamen Lippen zuckte und das heimliche Licht des Hasses tief in ihren bösen Augen lauerte. Als ich die Tür öffnete, um das Zimmer zu verlassen, schaute sie sich schnell nach mir um. Das grausame Lächeln dehnte allmählich ihre Lippen. Sie betrachtete mich mit einem seltsamen, heimlichen Interesse vom Kopfe bis zu den Füßen und eine unnennbare Erwartung lagerte sich boshaft über ihr ganzes Gesicht. Spekulierte sie in der Tiefe ihres heimtückischen Herzens auf meine Jugend und Kraft, auf die Macht meiner beleidigten Gefühle und die Grenzen meiner Selbstbeherrschung? Und berechnete sie etwa, wie weit ich mich fortreißen lassen würde, falls Sir Percival und ich jemals zusammentreffen sollten? Der bloße Gedanke, dass dies in diesem Augenblicke in ihrem Herzen vorgehe, trieb mich aus ihrer Gegenwart und ließ sogar die gewöhnlichen Abschiedsworte auf meinen Lippen verstummen. Ohne ein Wort weiter von ihrer Seite oder der meinigen verließ ich das Zimmer. Als ich die Haustür öffnete, sah ich denselben Geistlichen, der schon einmal am Hause vorbeigegangen war, im Begriffe, auf seinem Rückwege nochmals an demselben vorüberzugehen. Ich wartete auf der Türschwelle, um ihn vorbeizulassen, und schaute mich dabei nach dem Wohnstubenfenster um. Mrs. Catherick hatte in der Stille dieses einsamen Orts seine Schritte herannahen gehört, und sie stand bereits wieder am Fenster und wartete auf ihn. Alle Gewalt der furchtbaren Leidenschaften, welche ich soeben im Herzen jener Frau aufgestört hatte, vermochten nicht sie, das eine Fragment gesellschaftlichen Ansehens fahren zu lassen, das sie durch jahrelange entschlossene Anstrengungen an sich gerafft hatte. Da stand sie wieder, kaum eine Minute nachdem ich sie verlassen, in einer Stellung, die es für den Geistlichen eine Sache gewöhnlicher Höflichkeit machte, sie zum zweiten Male zu grüßen. Er nahm abermals den Hut ab. Ich sah das harte, fahle Gesicht hinter dem Fenster durch befriedigten Stolz erhellt milder werden und sah den Kopf mit der grimmigen schwarzen Haube sich feierlich zum Gruße neigen. Der Pfarrer hatte sie in meiner Gegenwart zweimal an einem Tage gegrüßt. Ende von Abschnitt 1.